Bitti an. Guten Tag, ich bin Nuran Afci. Ich bin die Diensthabende in dieser Notaufnahme und würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Sehr gerne. Können wir gerne machen. Bevor Sie mir über Ihre Beschwerden erzählen, möchte ich ganz schnell ein paar allgemeine Fragen zu Ihrer Person stellen. Okay, wie heißen Sie denn? Mein Name ist Dieter Vogel. Dieter Vogel. Vogel, Wie der Vogel. ja, wie ein Vogel. Okay. Genau. Herr Vogel, wie alt sind Sie? Ich bin 54 Jahre alt. 54 Jahre. Und wann genau sind Sie geboren? Ich bin geboren am 6.8.1968. Wie groß sind Sie und wie viel wiegen Sie? Ich bin 1,65 groß und wiege 80 Kilo. Könnten Sie bitte wiederholen? Ich bin Wie groß? 1,65 groß. 65. Okay. 80 Kilo. Und Sind Sie verheiratet? wie? Ja, ich habe eine Partnerin. Sie sind nicht verheiratet. Wir leben zusammen, wir sind aber nicht Okay. verheiratet. Okay, ich verstehe, Herr Vogel. Und was sind Sie vom Beruf? Ich arbeite in einer Fabrik als Maschinenführer. Was Ich machen arbeite Sie? in einer Fabrik als Maschinenführer. Ich bediene Maschinen in einer großen Fabrik. Okay, Maschineningenieur, wie? Nein, nicht Ingenieur. Ich bin normaler Mitarbeiter in einer Maschine. Okay. Ich bediene Maschinen. Ich arbeite in der Produktion. Also mein Beruf ist Maschinenführer. Maschinenführer, okay. Wer ist Ihr Hausarzt? Der Name? Ja, bei wem sind Sie in hausärztlicher Behandlung? Dr. Schmidt. Herr Dr. Schmidt. Genau, Herr Dr. Schmidt. Okay, mit DT oder Mit DT, richtig, DT, genau. okay. Mit DT. Was führt Sie zu uns? Also ich habe seit knapp 4 Stunden sehr starke Bauchschmerzen. Wo genau tut es Ihnen weh? Könnten Sie bitte sagen? Also das ist eher hier im Oberbauch. Das ist Oberbauch, Ober das ist genau. Oberbauch, mittels oder rechtsseitig, linksseitig? Ziemlich in der Mitte. Mit. Also ziemlich in der Mitte. Aber es ist auch beidseitig manchmal. Es variiert so ein bisschen. Okay, seit 4 Stunden. Sind diese Schmerzen langsam oder plötzlich Die sind aufgetreten? ganz plötzlich Ganz aufgetreten. plötzlich. Also, und die werden auch immer stärker, muss ich sagen. Die haben so langsam angefangen, stark, und jetzt werden sie immer stärker. Immer stärker. Gibt es irgendwelche Auslöser für diese Schmerzen? Ist Ihnen etwas aufgefallen? Ich bin nicht gefallen, ich habe nicht anders gegessen, als ich sonst esse. Es ist plötzlich aufgetreten. Plötzlich aufgetreten. Okay. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10? Wenn 1 sehr leicht Schmerz ist, 10 ein unerträglicher Schmerz ist. Also ich würde sagen, es ist 7 schon. Deswegen bin ich hier im Krankenhaus. Ja, Herr Vogel, könnten Sie bitte Ihre Schmerzen bis Ende des Gesprächs aushalten oder soll ich Ihnen Schmerztablette geben? wenn es schnell geht, dann halte ich das aus. Aber ich habe schon eben zu Hause eine Ibuprofen genommen und Hat das Ihnen geholfen? das hat nicht wirklich geholfen, nein. Okay. Nach der Ibuprofen-Einnahme sind die Schmerzen sich verschlechtert? Gar keine Veränderungen. Keine. Es hat überhaupt nicht geholfen. Könnten Sie bitte Ihre Schmerzen genau beschreiben? Sind sie eher stechend, drückend? Also das ist beides. Beides, stechend und drückend. Stechend und drückend. Hm. Hatten Sie früher ähnliche Schmerzen? In dieser Form noch nie. Ich habe das manchmal gehabt, das kam und ging, aber in dieser Form habe ich das noch nie gehabt, tatsächlich. Zum ersten Mal, okay. Also es kam und ging. Ich habe das früher in leichter Version, glaube ich, gehabt, aber ich war noch nie deswegen beim Arzt. Ja, früher, also wenn ich Sie richtig verstanden habe, hatten Sie früher ab und zu, aber leichte Schmerzen. Ganz genau. Und deswegen war ich auch nie beim Arzt. Hm. Aber diesmal ist es extrem und deswegen bin ich im Krankenhaus und ich hoffe, dass Sie mir helfen können. Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus? Ja, ich sag ja, also es ist eher so im Mittig, aber es strahlt schon manchmal an beide Seiten, nach links und rechts aus, entlang der Rippen, aber auch nicht immer. Das wird halt, ich habe jetzt auch ein bisschen Übelkeit und die Schmerzen werden halt stärker aktuell. Okay. Sie haben auch Übelkeit. Haben Sie erbrochen? Nein, aber es kann jederzeit passieren. Hm, okay. Wann haben Sie zum letzten Mal etwas gegessen? Heute Morgen habe ich gefrühstückt, so gegen 10 Uhr. Haben Sie etwas Ungewöhnliches gegessen? Immer das Gleiche. Kaffee. Ein Brotaufschnitt, hm. Wurst, Käse, Marmelade, das Übliche. Das, was ich auch sonst weiß. Gibt es etwas, das die Schmerzen lindert oder verstärkt? Zum Beispiel, wenn Sie sich vorne beugen? Nein, gar nicht. Nein, gar nicht. Okay. Und haben Sie auch Fieber? Habe ich nicht bemerkt, nein. Nein. Oder Schüttelfrost, Nachtschweiß. Nachtschweiß weiß ich nicht. Ich habe das ja seit 4 Stunden. Mm, ja. Ich habe noch nicht geschlafen. Und wie ist Ihr Appetit? Aktuell nicht. Ich habe Übelkeit. Aktuell habe ich gar keinen Appetit. Haben Sie auch Herzrasen, Herzklopfen? Ist mir nicht, vielleicht ein bisschen, weil ich Schmerzen habe. Hm. Ja, also es ist schon sehr stark, die Schmerzen. Schwitzen Sie jetzt stark? Aktuell nein. Nicht, nein. Okay. Haben Sie ab und zu Sodbrennen? Leiden Sie unter Sodbrennen? Manchmal, nicht immer, manchmal. Und leiden Sie unter Völlegefühl? Bisschen, ja, tatsächlich. Seit heute habe ich ein bisschen Völlegefühl, ja. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder mit dem Stuhlgang? Ich habe noch keinen Stuhlgang gehabt und Wasserlassen habe ich keine Probleme gehabt bisher. Seit wann konnten Sie keinen Stuhlgang? Also gestern war alles okay. Seit heute Morgen. Ja, also ich habe noch nicht das Bedürfnis gehabt. Okay. Normalerweise gehen Sie regelmäßig auf die Toilette. Richtig. Sie haben keine Probleme. Ist Ihnen schwindelig? Nicht wirklich, nein. Nein. Nicht wirklich. Normalerweise haben Sie Probleme beim Dusch oder Einschlafen? Nein, habe ich normalerweise nicht. Fühlen Sie sich jetzt erschöpft oder kraftlos? Nein, ich habe nur starke Schmerzen. Ich glaube, es wäre vielleicht gut, wenn Sie mir etwas geben würden. Ich habe jetzt wirklich sehr starke Schmerzen. Okay. Also ich würde mich gern hinlegen. Okay, ja, Sie können sich hinlegen, Herr Vogel. Herr Vogel, ich muss noch manche Fragen stellen. Es dauert nur ein paar Minuten. Danach werde ich mit Ihren Schmerzen beschäftigen. Ja, gibt es irgendwelche Po-Erkrankungen bei Ihnen? Ich hab hohe Cholesterinwerte, sagte mein Hausarzt mir. Hohe Fettwerte. Seit wann haben Sie? Ja, schon seit 2 Jahren, sagte er mir, habe ich hohe seit Fettwerte. Seit 2 Jahren. Leiden Sie an Herzkrankheiten? Nein. Nein. Wurden Sie schon einmal operiert? Blinddarm wurde entfernt vor Jahren. Weiß ich nicht mehr, wann das war. Da war ich noch jung. Okay. Und ich habe eine Knieoperation gehabt rechts. Okay, Herr Vogel, nehmen Sie irgendwelche Medikamente ein, regelmäßig oder bei Bedarf? Ja, also aktuell nehme ich keine Medikamente ein, aber ich habe mal eingenommen vor ein paar Monaten. Das Schachtel habe ich aber nicht mehr, die Packung ist zu Ende gewesen. Das gegen Cholesterin. Ich habe was gegen Cholesterin genommen. Gegen meine Fettwerte. Meine Fettwerte sind zu hoch, ja. Und reagieren Sie allergisch auf irgendwelche Medikamente, Lebensmittel? Mir nicht bekannt, nein. Sind Sie vollständig geimpft? Was meinen Sie, Corona? Gegen oder meinen Sie Tetanus? Und Kinderkrankheiten? Ja, also ich bin dreimal geimpft und gegen Tetanus weiß ich nicht mehr, wann das war. Müsste aber auch vor 5 Jahren gewesen sein. Also mein Hausarzt hat das kontrolliert vor einem Jahr. Ja, das ist sehr gut, dass Sie regelmäßig Ihren Hausarzt besuchen. Und rauchen Sie, Herr Vogel? Manchmal. Was meinen Sie mit manchmal? Ja, bei einer Feier oder sowas, wenn Freunde da sind. Aber ich habe keine Schachtel zu Hause. Ich habe keine Zigaretten zu Hause. Und trinken Sie Alkohol? Ja. Was trinken Sie und wie häufig? Ja, ich trinke Bier. Ne? Bier trinke ich. Ab und zu oder jeden Tag, täglich? Jeden Tag ein Feierabendbier. Also nach der Arbeit trinke ich immer ein Bier. Okay, das ist eine Routinefrage, Herr Vogel. Nehmen Sie Drogen oder hatten Sie früher einen Kontakt mit Drogen, mit den Drogen? Ich nehme aktuell keine Drogen ein. Nein. Meinen Sie, früher haben Sie probiert? Ja, war ich noch jung, wo ich 18 war, 19 war, da hat man schon ein bisschen probiert, aber Drogen nehme ich keine ein. Also das ist nein. Okay. Ich habe sehr starke Schmerzen, wirklich. Ich brauche Medikamente, denke ich. Ich kann mich auch nicht mehr konzentrieren. Herr Vogel, okay, ich verstehe Sie, dass sehr schmerzhaft ist. Aber nur ein paar Minuten. Wir werden in ein paar Minuten unser Gespräch beenden. Mhm. Ja, Okay. Nur ihre über ihre Familiengeschichte und ja, bitte ich bitte Sie um Verständnis und ja, gibt es irgendwelche Erkrankungen in Ihrer näheren Familie bei Ihren Eltern? Also meine beiden Eltern sind gestorben. Es tut mir leid. Woran sind Sie gestorben? Mein Vater hatte ein Leberversagen, sagte man. Er hat ein Problem mit der Leber gehabt. Und meine Mutter ist an Schlaganfall verstorben. Wann sind Sie gestorben? Mein Vater vor 10 Jahren, meine Mutter vor 5 Jahren. Okay. Haben Sie Kinder? Ich habe keine Kinder. Keine Kinder. Haben Sie Geschwister? Ich habe einen Bruder, aber zu dem habe ich keinen Kontakt. Ja, ich verstehe. Und treiben Sie Sport? Ja, ich gehe spazieren, ich fahre Fahrrad. Ja, ich bin ja immer in Bewegung, auch okay, auf der Arbeit. Ich habe alle meine wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie noch etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen? Ja, kann es denn was Schlimmes sein? Also ich habe wirklich diese Schmerzen noch nie vorher gehabt. Meine Frau sagt, es kann eventuell Krebs sein, weil das so weh tut. Herr Vogel, bitte denken Sie nicht am schlimmsten Fall. Am schlimmsten. Denken Sie bitte positiv. Aber ja, es kann auch sein, vielleicht ein Herzinfarkt, aber es ist nur ein Verdacht, das muss bestätigt werden. Ja, ich werde Sie sofort körperlich untersuchen. Also Sie glauben, ich habe einen Herzinfarkt? Ja, das könnte sein. Hier ist. Aber mein Herz ist doch da oben. Aber mein Herz ist doch da oben. Ich habe Bauchschmerzen. Das kann sein. Aber manchmal diese Herzschmerzen spürt man im Oberbau und ja, es könnte sein, aber das ist nur ein Verdacht. Das muss noch bestätigt werden. Ja, ich werde Sie körperlich untersuchen. Also ihren Herz abhören, ihr Herz abhören, abtasten und ihren Bauch abtasten. Und ich werde auch EKG schreiben. Ja. Kann man das dann sehen? Kann man dann sehen im EKG, ob ich Krebs habe? Nein, bitte, ja, bitte denken Sie nicht am schlimmsten Situation. Das kann. Ja, weil ich habe Ihnen ja gesagt, mein Vater ist am Leberversagen verstorben und wir wissen nicht, ob er Krebs hat oder nicht hatte. Deswegen bin ich sehr besorgt. Ich verstehe Ihre Bedenken. Machen Sie sich keine Sorgen. Sie sind in guten Händen. Wir machen alles, damit Sie wieder gesund werden. Okay. Und ich nach der Untersuchung und operative Diagnostik, ich werde mit meinem Oberarzt. Aber was? Aber was? Operative Diagnostik. Was ist das? Ja, wie EKG. Und Ultraschalluntersuchung des Bauchs. Ah, okay, verstanden. Ja, okay. Ich werde eine Ultrasonographie veranlassen. Muss ich denn hier bleiben im Krankenhaus oder kann ich gleich wieder nach Hause gehen nach der Schmerztherapie? Nein, Sie müssen hier bleiben. Wir die Ursache Ihrer Beschwerden diagnostizieren können. Sie müssen jetzt hier bleiben. Aber ich muss morgen arbeiten wahrscheinlich. Ich kann Sie krank schreiben. Ja, okay. Ja, je nach der Diagnose können wir später darüber sprechen. Okay, okay, dann kriege ich jetzt ein. Was geben Sie mir dann? Schmerzmedikamenten? Geben Sie mir eine Tablette oder machen Sie eine Infusion? Weil, was machen Sie denn? In dieser Notaufnahme verwenden wir Infusion-Therapie, nicht Tablette. Okay. Keine Tablette. Hilft das denn schnell? Wie bitte? Hilft das denn schnell? Ja. Hilft das? Ja, ja. Ja. Das hilft schnell. Aber Ibuprofen hilft nicht, ne? Das sage ich Ihnen schon mal. Das hat nicht geholfen, Ibuprofen. Geben Sie was anderes. Herr Vogel, aber zuerst brauchen wir eine Diagnose zu stellen. Danach werde ich Ihnen richtige Medikamente verabreichen. Aber ich habe jetzt Schmerzen, ich brauche jetzt Schmerzmedikamente. Ich kann doch nicht jetzt noch 2 Stunden warten. Ich werde Ihnen einen Venenzugang legen. Ich werde Ihnen eine Schmerzmedikamente geben. Ja. Okay, vielen Dank. Das ist sehr nett von Ihnen. Danke Ihnen. Vielen Dank. Haben Kollegen andere Fragen? Ich kann nicht ruhig bleiben, wenn die Patienten ein bisschen provozieren. Provozieren, kann ich nicht ruhig bleiben und vielleicht etwas ein bisschen schief gegangen. Mhm. Alles gut. Ich habe Schmerzen. Eine Frage, welche Statin und welche Dosierung, eine Kollegin, aber Sie haben gesagt, der Name ist Nichtwissen und ein Monat lang. Oder haben Sie die Schmerzen beschreiben? Wie bitte? Haben Sie die Schmerzen beschreiben? Ist die dunkle... Stechend und also, genau. Ja, das habe ich. Aber diese Fragen fällt, die Schmerzen dauerhaft oder gehen sie auch wieder weg? Seit 4 Stunden dauernd und es wird mehr. Ja, zunehmender und andauernder. Sie haben gesagt, seit Beginn ist Schmerzen keine Zugang, aber gehen Wind ab? Ja. Ja, okay. Habe ich keine Probleme. Ja, für die Elias müssen wir fragen. Mhm. Haben Sie öfter Aufstoßen? Ja, seit 4 Stunden auch ein bisschen vermehrt. Und kommt dabei nur Luft oder auch Säure? Nee, normal. Okay, danke. Also mein Problem sind die Bauchschmerzen. Das ist mein Problem im Oberbauch. Habe ich Bauchschmerzen. Das ist mein Problem. Ja. Okay. Ja. In erster Linie gehe ich von einem Myokardinfarktus aus. Bis zum Ausschluss Hinterwandinfarkt. Danach können wir vielleicht Magenprobleme. Nein, Dr. Nuran, nein. Können wir anfangen, Arsatzgeschirre? Gerne. Bitte schön. Guten Tag, Herr Oberarzt. Ich möchte über einen neuen Patienten berichten. Darf ich? Schießen Sie los. Dieter Vogel ist eine 54-jährige Patient. Er ist 1,65 Meter groß und 80 Kilogramm wiege, schwer. Er stellte sich wegen seit 4 Stunden bestehender Stärke auf einer Schmerzskala von 1 bis 10 bei 7 liegender zunehmende akut aufgetretene Oberbauchschmerzen Oberbauchschmerzen vor sie er habe dagegen Ibuprofen eingenommen unter Einnahme von Ibuprofen zeigte sich keine Besserung. Die Schmerzen seien stechend und drückend. Und des Weiteren klagte der Patient über Nausea ohne Vomitus. Die Schmerzen würden links und rechts Körper ausstrahlen. Die vegetative Anamnese war die vegetative Anamnese unauffällig. An Vorerkrankungen nannte die Patient, der Patient Cholesterinämie. Seit 2 Jahren Zustand nach Appendektomie vor Jahren. Sie nehme Cholesterin Tablette aber jetzt nehme er nicht, oder? Warum nimmt er nicht ein? Ich habe nicht gefragt, Herr Oberer. Okay. Hat er keine Lust mehr oder hat der Hausarzt abgesetzt oder? Haben Sie gefragt? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht gefragt. Bei der Untersuchung kann ich fragen. Müssen Sie doch mal nachfragen, ne, warum er das nicht mehr nimmt. Keine Allergien oder Unverträglichkeiten seien bei ihm bekannt. Er sei gegen Coronavirus 3-mal geimpft. Er trinke Bier täglich abends. Täglich. Ja. Okay. Feierabend nach dem nach der Arbeit. Okay. Wie viel? Haben Sie gefragt, wie viel er trinkt? Nein, ich habe nicht gefragt. Eine Flasche, 10 Flaschen, 20 Flaschen. Ich habe nicht gefragt. Ja, ich kann. Trinkt er nur Bier oder trinkt er was anderes? Er hat mit Bier geantwortet. Und am Wochenende trinkt er dann mehr? Ich habe nicht gefragt. Ist er verheiratet? Er sei ledig, aber lebe mit. Mit seiner Partnerin. Trinkt die Partnerin auch Bier? Alkohol, wissen Sie das? Ist das wichtig? Ja. Mich interessiert das schon, ob die beide zusammen trinken, weil jeden Tag Bier trinken ist schon viel, ne? Oder? Finden Sie nicht? Ja, Sie haben recht, Herr Oberer. Das ist schon wichtig, wenn man jeden Tag Bier trinkt, das ist schon nicht wenig, ne? Ja, das ist zu viel, ja. Dann müssen Sie auch fragen, ob er jetzt eine Flasche trinkt oder 2 Flaschen trinkt, ob er am Wochenende mehr trinkt, ob seine Frau mittrinkt Ne, da müssen Sie dem nachgehen, ob eine Alkoholerkrankung besteht, ob er Alkoholiker ist. Ne? Das müssen Sie nachfragen. Das ist wichtig für die Anamnese, ne? Ja. Okay. Ja, ja, Sie haben total recht. Danke, dass Sie mich bestätigen. In der Familienanamnese ergaben sich Leberzirrhose beim Vater. Leberzirrhose, Leberzirrhose. Leberzirrhose okay. beim Vater. Warum? Er sei daran gestorben. Okay. Hat sein Vater auch getrunken? Ja, ich musste unbedingt fragen. Ja, ja, das ist wichtig. Das ist wichtig. Ja, aber in 20 Minuten, wir können nicht ausführlich. Können Sie ja gleich nachholen, wenn Sie ihn untersuchen. Ja, ja, ich werde. Können Sie nachfragen. Nachholen, ja. Ja. Apoplex bei der Mutter, woran sie gestorben sei. Und er habe keine Kinder. Ja. Geschwister? Ja, das war's. Hat er Geschwister? Geschwister, er habe einen Bruder, habe keinen Kontakt mit ihm. Okay, verstanden. Was macht er beruflich, der Herr Vogel? Ja, er arbeitet als Maschinenführer in einer Fabrik. Ja. Okay. Hat er Stress oder so in der letzten Zeit? Ja, ich habe nicht gefragt. Ui, Sie haben einiges nicht gefragt, ne? Ja. Okay. Ja, was glauben Sie denn, was er hat? Was machen Sie denn jetzt mit dem Patienten? Ja, am Anfang dachte ich mit diesen fehlenden Fragen eine Herzinfarkt, aber jetzt ich habe meine Meinung verändert. Geändert, okay. Geändert. Was glauben Sie, was er hat? Aber ja, Herzinfarkt war ja schon mal gut. Müssen Sie auch ausschließen, ne? Ja, die anamnestische Angaben deuten am ehesten auf eine akute Pankreatitis hin. Alkoholabusus. Alkoholabusus, Familiengeschichte, Alkoholabusus. Mhm. Ja, die und zur weiteren Abklärung würde ich gern eine körperliche Untersuchung durchführen. Danach EKG veranlassen. Abdomen sonografi wird angemeldet. Und Röntgenaufnahme von was? Veranlassen. Röntgen von was? Röntgen für von Lunge, vom Bauch, vom Kopf? Bauch. Röntgen vom Bauch. Ja, eigentlich total Thorax und Bauch, ja. Okay. Was ist wichtiger als alles andere? Noch wichtiger, müssen wir auch was machen. Gegebenenfalls Computertomographie. Haben Sie Blut abgenommen? Nehmen Sie Blut ab? Ja, ja. Blutentnahme ist. Sie nehmen Blut ab. Ich nehme Blut ab. Ja. Mhm. Ich nehme Blut ab. Welche Werte sind denn besonders wichtig bei diesen Patienten? Amylas, ja, Pankreas, Enzyme. Welche sind das? Amylas, Lipas, Okay. Amylas. Gut. Okay. Und Leberwerte. Leberwerte. Leberwerte, Nierenwerte. Kleines Blutbild, BCG, CRP und Elektrolyte auch. Ja. Sie haben mir eben gesagt, dass Sie trotzdem einen Herzinfarkt ausschließen möchten. Ne? Ja, Kardiakenzyme. Genau. Genau. Machen Sie die mit, ne? Ja, Troponin, CK, CKMB. Ja, Ihre Diagnose ist schon berechtigt. Es könnte trotzdem ein Hinterwarteinfarkt sein, auch wenn alles ein bisschen auf eine Pankreatitis hindeutet. Ja, zum Ausschluss von einer Herzinfarkt. Ja. Okay. Hat er kolikartige Beschwerden? Haben Sie ihn gefragt, ob er kolikartige Beschwerden hat? Sie haben gesagt, er hat drückende, stechende Schmerzen. Ne? Haben Sie nach kolikartigen Schmerzen gefragt oder haben Sie das... Früher habe er leichte Schmerzen. Haben Sie gefragt, ob er Gallensteine hat? Hat der Hausarzt schon mal einen Ultraschall gemacht bei ihm? Schon mal gefragt? Nein, ich habe nicht gefragt. Ja, das können Sie auch gleich nachfragen, wenn Sie ihn untersuchen, ne? Fragen Sie, ob der Gallensteine bekannt hat. Es kann ja, ist ja nicht alles Alkohol, kann aber sein, dass es alkoholbedingt ist. Ne? Aber am häufigsten ist tatsächlich die biliäre Genese, ne? Die biliäre Pankreatitis. Ne? Und als zweites kommt dann der alkoholinduzierte Pankreatitis. Ne? Und als drittes ist es halt idiopathisch, ne? Da weiß man es nicht. Ja? Können Sie aber gleich nachfragen, wenn Sie den Patienten untersuchen. Ne? Haben Sie ihm schon Schmerzmedikamente gegeben oder haben Sie noch kein Schmerzmedikament gegeben? Ich habe einen venösen Zugang gelegt. Mit diesem Zugang wurde Analgetika eingeleitet. Was haben Sie ihm gegeben oder was würden Sie ihm geben? Womit würden Sie anfangen? Mit Metamizol. Ja, genau, richtig. Also. Können Sie ein Gramm geben, ne? Vielleicht ein bisschen Buscopan dazu. Ne? Ja, Spasmolytika auch. Genau, richtig. Ganz genau. Okay. Gibt es sonst irgendwelche Differentialdiagnosen, was er haben könnte? Sie haben jetzt gesagt, er könnte einen Herzinfarkt haben, er könnte eine Pankreatitis haben. Was kann er noch haben, eventuell? Aus Differentialdiagnosen kommen Ulkus Ventriculi in Betracht. Okay. Ulkus Ventriculi. Ulkus duodeni in Betracht. Okay. Gastritis kann er auch haben. Ja. Okay, gut, dann werden wir jetzt gucken. Sie machen einen Ultraschall. Sie haben ihm Schmerzmedikamente gegeben, Blutabnahme haben Sie gemacht. Das Erste, was Sie machen, ist aber vorher ein EKG schreiben. Er könnte trotzdem einen Hinterwarteinfarkt haben. Ne? Den müssen Sie ausschließen. Und gegebenenfalls machen Sie einen Troponin-Schnelltest. Können Sie auch machen. Im Finger können Sie das abnehmen, gegebenenfalls, oder an der Vene. Und dann schauen wir mal weiter. Wenn er denn jetzt eine Pankreatitis haben sollte, beispielsweise er hat eine Pankreatitis, wie sieht die Therapie aus? Was würden Sie machen? Ja, Antibiose-Therapie, ja, sofort eine Antibiose-Therapie, Analgetika-Therapie, eingeleitet werden. Analgetika, okay. Was ist Nahrungskarenz? Ja. Also Sie, ja, was ist wichtiger als Antibiose und was ist wichtiger als Nahrungskarenz? Was ist wichtiger? Was muss er haben? Was muss er sofort bekommen? Ja, für weitere Diagnostik und auch Therapie eine ERCP. Nein. Sie wissen ja gar nicht, ob er eine biliäre Pankreatitis, das wissen wir nicht, aber wenn er eine Pankreatitis hat, sagen wir mal, Sie haben jetzt im Labor gesehen, er hat eine hohe Lipase. Ne? Amylase ist nicht so wichtig. Lipase ist wichtig, ne? Wegen Bauchschmerzen, ja. Und Sie haben gesehen, er hat eine Pankreatitis. Egal, ob es jetzt Bilia ist oder ob es alkoholinduziert ist oder ob er es Triglyceridemie hat, ne? Hohe Cholesterinwerte, hat er auch erzählt, ne? Was geben Sie ihm als erstes? Was müssen Sie ihm geben die nächsten Stunden? Viel müssten Sie davon geben. Sie müssten ihm Wasser geben. Ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Das ist das Wichtigste bei einer Pankreatitis. Das ist sehr wichtig. Nahrungskarenz ist nicht so wichtig. Man muss das nicht mehr machen. Ne? Man kann das machen, man muss das aber nicht machen. Wichtig ist die Flüssigkeitsgabe. Ganz wichtig. Okay? Okay. Ja, also er sollte schon 4 bis 6 Liter bekommen. Ne? Ist ganz, ganz wichtig. Okay? Okay. Und Antibiose kann man machen. Muss man gucken, ob er jetzt tatsächlich hohe Entzündungswerte hat, ob er eine Cholangitis hat, ob er eine Cholezystitis hat oder so. Ne? Daran entsprechend kann man das sehen. Und ERCP kommt alles danach. Ne? Wenn Sie im Ultraschall sehen, er hat eine Cholestase, also Leber ist gestaut, Gallenwege sind gestaut, ne, der DHC ist gestaut. Dann müssten Sie überlegen, ob Sie eine ERCP einleiten. Haben Sie vollkommen recht. Aber vorher ist natürlich Blutbild, mit Flüssigkeitsgabe können Sie nichts falsch machen. Ne? Es sei denn, er hat eine bekannte Herzinsuffizienz. Wenn er eine Herzinsuffizienz hat, ne, das können Sie sehen, ob er Unterschenkelödeme hat oder nicht hat, dann müssten Sie ein bisschen angepasste Flüssigkeitszufuhr machen. Aber rein theoretisch einfach Wasser, Wasser, Wasser. Okay? Okay. Alles klar. Gut. Dann noch viel Spaß mit dem Patienten. Vielen Dank. Okay. Gibt es Fragen?